8:10. Wir sind inzwischen ganz andere Dimensionen gewöhnt. Gefühlt waren sie deshalb Peanuts. Die 150 Millionen Euro, die der Berliner Bankgesellschaft 2001 verloren ging, weshalb die Landesbank verkauft und die Große Koalition des Landes zerbrach. Verurteilt wegen Untreue wurde Klaus-Rüdiger Landowsky, Vorstandsvorsitzender der Berliner Hypotheken- und Pfandbriefbank und graue Eminenz der Hauptstadt-CDU. Seit gestern steht Landowsky erneut vor Gericht. Immobilienfonds, Steuervorteile, hohe Renditen, diese Schlagworte bringen auch dieses Verfahren auf den Punkt. Angesichts des skrupellosen Gebarens grauer Eminenzen in den Banken rund um den Globus schaut man bei diesem Prozess besonders genau hin. Gerd Nowakowski leitet beim Tagesspiegel das Ressort Berlin-Brandenburg. Ihn begrüße ich jetzt zu unserem Mediengespräch. Guten Morgen. Guten Morgen. Der Prozess ist gestern sofort vertagt worden. Die Verteidigung argumentierte mit der Befangenheit der Richter. Da wird ganz offensichtlich mit sehr harten Bandagen gekämpft. Davon kann man ausgehen. Das ist ja sozusagen das letzte Gefecht von Klaus Landowsky. Er ist ja schon mal rechtskräftig verurteilt worden zu 16 Monaten Bewährung. Wenn es jetzt hier abermals zu einer Verurteilung kommt, dann muss er eben mit einer wirklichen Haftstrafe auch rechnen. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass da erbittert gestritten wird. Das wird nicht der letzte Befangenheitsantrag gewesen sein. Und die 10 Verhandlungstage, die jetzt anberaumt worden sind, daran glaubt keiner, dass es dabei bleiben wird. Das wird ein ganz, ganz langer und ganz harter Prozess werden. Geht es jetzt um Zeit oder gibt es tatsächlich Argumente, die für eine Befangenheit von 3 Richtern sprechen? Diese Richter waren schon mal in einem anderen Verfahren auch tätig in diesem Komplex und haben nach Meinung der Verteidigung von Klaus Landowsky und den anderen 11 Angeklagten dort eben schon eine Sachwertung vorgenommen, indem sie die Angeklagten als Spieler bezeichnet haben. Und das wollen die Verteidiger eben nicht stehen lassen. Inwieweit sie damit durchkommen, kann ich nicht beurteilen. Das wird nächsten Montag entschieden werden. Da werden wir sehen, wie es weitergeht. Es wäre natürlich eine enorme Zeitverzögerung, wenn der Befangenheitsantrag durchkommt, weil dann müssen sich ganz neue Richter komplett neu in dieses Verfahren einarbeiten. Und das dauert dann sicherlich noch Monate. 2001 wusste niemand, was 2008 passieren würde. Und auch 2007 beim ersten Urteil gegen Landowsky wusste noch niemand, dass die Welt finanziell zusammenbrechen würde. Wie ist das jetzt bei diesem Prozess, bei diesem zweiten gegen Landowsky? Haben Sie da auch Menschen wie Georg Funke, den Ex-Chef der Hypo Real Estate, im Kopf, der ja gerade jegliche Auskunft verweigert hat? Ist dieses Verfahren jetzt in Berlin sozusagen für Sie eine der Krebszellen, die das Geschwür erzeugt hat, das wir jetzt Weltfinanzkrise nennen? Würden Sie so weit gehen? Naja, im Kleinen kann man das schon vergleichen, welche verheerenden Wirkungen eine etwas lässige Geschäftsführung haben kann. Das haben eben die Berliner erleiden müssen. Da ist ja nicht nur die lange regierende CDU-SPD-Koalition auseinandergeflogen, sondern das hat ja Berlin in eine ganz, ganz tiefe Schuldenkrise geführt mit einem enorm harten Sparkurs in der Politik, um da wieder rauszukommen. Und man muss ja sehen, Berlin hat damals sehr, sehr viel Häme gekriegt von allen anderen Bundesländern, wurde alleine gelassen bei der Bewältigung dieses Bankenskandals. Das sind dieselben Bundesländer, die jetzt natürlich für ihre Landesbanken Staatsunterstützung gefordert haben und auch bekommen haben, obwohl man ja feststellen muss, da wurde genauso leichtsinnig, genauso fahrlässig umgegangen mit den Milliarden, die auf die Bundesrepublik zukommen. So gesehen hat Berlin vor 8 Jahren das durchgemacht, was jetzt die Welt auch erfährt und auch die anderen Geschäftsbanken in der Bundesrepublik erfahren. Das heißt, dieses Verfahren ist nicht nur ein Verfahren gegen Banker, sondern auch ein Verfahren, in dem vielleicht nochmal richtig durchleuchtet wird, wo auch die Politik versagt hat? In diesem Verfahren wird das sicherlich nicht passieren. Hier geht es um Untreue, weil die Angeklagten eben mit den rundum sorglos Fonds üppige Garantien zu sagen gegeben haben auf dem Immobiliensektor mit Immobilien, die eben gar nicht am Markt unterzubringen waren. Und die Anklage wirft den Landowsky und den anderen Managern eben vor, das hätten sie absehen können, absehen müssen, dass der Immobilienmarkt dort eher auf einer Talfahrt ist. Und sie sind eben sind sehenden Auges in diese Katastrophe gelaufen, die dann das Land Berlin getroffen hat als Eigner und das Land eben viele Milliarden gekostet hat. Wir erinnern uns, das ist ja alles noch nicht aufgearbeitet. Vor kurzem ist der Verkauf dieser Immobilien, um die es jetzt hier zum Beispiel geht, gerade mal wieder gescheitert. Also Berlin sitzt noch auf diesen Schrottimmobilien, die möglicherweise auch noch etliche Milliarden kosten können. Zumindest wird dieses Verfahren uns zeigen, wie lange wir noch an der augenblicklichen großen Krise werden knabbern müssen. Es gibt, Herr Nowakowski, Menschen, die setzen darauf, dass ein Urteil gegen Landowski und Co. für mögliche zukünftige Verfahren gegen Banker und Manager als Präzedenzfall behandelt werden könnte. Sehen Sie das auch so? Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Denn wenn es hier um die Verantwortung von Managern geht im Umgang mit Geld und dem sorglosen Versprechen auf ungeheure Renditen, dann ist das natürlich auch schon ein Beispiel für andere Banken, für die Hypo Real Estate und andere Bankinstitute, wo man nach allem, was man jetzt weiß, auch davon ausgehen muss, dass dort das führende Management sehr, sehr sorglos umgegangen ist mit dem Vertrauen darauf, dass dieses Roulette-Spiel ewig weitergehen kann. Graue Eminenzen und das Dickicht der Banken heute in unserem Mediengespräch. Gerd Nowakowski vom Tagesspiegel in Berlin. Wo er erscheint, hören Sie Deutschlandradio Kultur auf der UKW-Frequenz 89,6 und im digitalen Radio DAB. Herr Nowakowski, schönen Dank und schönen Tag. Ihnen auch. 8:16 Uhr.